Unser Bundeskanzler ist nicht, wie wir alle wissen, so sehr als Redner, als Politiker gefürchtet, sondern und ich stelle mir immer vor, wenn Politiker Klassiker gebrauchen, um einen guten Abgang zu haben, dann stelle ich mir vor, dass unser Bundeskanzler, der ja bekannt hat, dass er immer seinen Tucholsky dabei hat, dass er den dann vermutlich doch nicht rausziehen können wird und zu einem Dichter greift, der, sagen wir mal, ihm gemäßer ist. Ich mache ihn jetzt nicht nach, weil das ist in seiner Weise ist er einfach nicht, er ist ja einfach unnach. Matthias Claudius, gesprochen von Helmut Kohl. Der Mond, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und das möchte ich hier in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wird mich daran hindern, hier mit aller Entschlossenheit festzustellen, die goldenen Sternlein prangen. Und wenn Sie, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, mich fragen, wo? Da sage ich Ihnen in aller Ehrlichkeit. Am Himmel. Und das, meine Damen und Herren, sei hier in aller Eindeutigkeit festgestellt. So wie meine Freunde und ich uns immer zu allen Problemen geäußert haben. Hell und klar. Und ich scheue mich auch nicht, meine Damen und Herren, liebe Freunde, hier an dieser Stelle ganz konkret zu behaupten, der Wald steht schwarz. Und lassen Sie mich hinzufügen, und schweigen. Und hier sind wir doch alle aufgerufen, gemeinsam. Die uns alle gemeinsam tief bewegende Frage an uns zu richten, an uns gemeinsam. Wie geht es denn weiter? Nun, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe den Mut und ich habe die Entschlossenheit und die bodenlose Ehrlichkeit, hier in allem Freimut, in aller Offenheit zu bekennen, dass ich es weiß. Nämlich und aus den Wiesen steigt. Das, was meine Reden immer ausgezeichnet hat. Der weiße Nebel, wunderbar.